Pilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ja, meine Mitbewohner, die sitzen gerade zu Hause in der selbstgebauten Sauna und schwitzen dort. Und ich weiß, dass diese Sauna kein Radio hat. Deswegen rufe ich weit in die dunkle Nacht hinein und begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, von Radio Lotte und vom FSK in Hamburg zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die Oktoberausgabe dieser Sendereihe hat einen König zum Thema. Ich verachte die Monarchie, doch ich vermisse die Könige. Das ist ein Ausspruch aus dem Film Harold and Maude. Das ist ein Satz, den Maude da an einer Stelle zu Harold sagt und ist tatsächlich vielleicht so ein Satz, dem man immer mal wieder anbringen kann. Heute soll es um einen besonderen König gehen, allerdings um einen König, der keine Krone auf hatte. Es war nämlich der König der verkrachten Existenzen und es handelt sich dabei um den französischen Dichter Arthur Cravant. Über den werdet ihr mehr erfahren in der kommenden Stunde hier bei Wutpilger Streifzüge. Wir steigen zunächst ein mit Butch Morris und ich würde sagen, es gibt doch eine gewisse Verwandtschaft zwischen Arthur Cravant und Butch Morris, weil beide irgendwie was mit Amerika zu tun haben. Irgendwie ist ganz gut Arthur Cravant in seiner Sehnsucht nach Amerika und Butch Morris, indem er ja eine sehr spezifische amerikanische Erfahrung ausdrückt in seiner Musik. Thank you. Er war Boxer und Anarchist, er war Deserteur, Abenteurer und Herausgeber der Zeitschrift Maintenant. Er beschrieb sich selbst als Hochstapler, Seemann im Pazifik, Mauleseltreiber, Orangenpflücker in Kalifornien, Schlangenbeschwörer, Hoteldieb, Neffe von Oscar Wilde, Holzfäller in den riesigen Wäldern, Einbrecher und er war sicherlich noch einiges mehr. Einer, der so viele Titel auf sich vereinigen konnte, der muss meines Erachtens schon aufgrund seiner Selbstbeschreibung das Interesse auf sich ziehen. Die Rede ist von Arthur Cravant, eine schillernde Figur des frühen 20. Jahrhunderts. Und ich möchte hier in der Sendereihe Wutpilger Streifzüge einen Blick auf diesen illustren Typen Arthur Cravant werfen. Ich habe dazu ein Interview mit Hanna Mittelstädt und Alexander Emanuele geführt. Hanna Mittelstädt ist Mitbegründerin des Verlags Edition Nautilus. Dort in diesem Verlag ist im letzten Jahr eine Neuauflage von gesammelten Texten von Arthur Cravant erschienen, ebenfalls unter dem Titel König der verkrachten Existenzen. Alexander Emanueli, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Theodor-Kramer-Gesellschaft in Wien. Er hat sich in seinen Arbeiten auch mit der Avantgarde des 19. und 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Kürzlich ist im Schmetterlingsverlag der erste Band eines Buches von Emanueli erschienen mit dem Titel Avantgarde von den anarchistischen Anfängen bis Dada oder wieder eine begriffliche Beliebigkeit. Und auch in diesem Buch spielt Arthur Cravant eine Rolle. Ihr sollt Arthur Cravant nun näher kennenlernen und ich habe Alexander Emanueli und Hanna Mittelstädt zunächst gefragt, wie beide jeweils überhaupt auf Arthur Cravant gestoßen sind. Wir sind ja schon 1978, glaube ich, darauf gestoßen. Ich bin Verlagsgründerin und wir haben als dritten Mann in unserem Verlag Pierre Galissaire gehabt, einen Franzosen. Der hat uns etliche Autoren der klassischen Avantgarde angeschleppt zum Übersetzen, die es auf Deutsch nicht gab. Und das war eine meiner ersten Übersetzungen mit ihm zusammen, 78. Und wir haben dann mehrere Male dieses Buch neu aufgelegt. Und jetzt war es wieder mal vergriffen. Und jetzt haben wir letztes Jahr die dritte oder vierte Auflage gemacht und haben einen neuen Titel gewählt, nämlich König der verkrachten Existenzen. Und das Buch enthält eigentlich alle zu Lebzeiten veröffentlichten Texte von Cravant und auch seine Briefe, einen großen Teil seiner Briefe. Und wir fanden ihn damals ganz, ganz toll, also so provokativ und naiv und unabhängig und sehr anziehend als Charakter. Er passte allerdings auch in unser Weltbild, in unseren Lebensbild, so wollten wir eigentlich auch sein, so total unabhängig für die Kunst und für den Eigensinn zu leben. Alexander, du hast schon vor über 15 Jahren einen Text in der Wiener Zeitschrift Kontext 21 über Arthur Cravant geschrieben. Was zeichnet Cravant für dich denn vor allem aus? Ich kann mich da nur dem, was gerade gesagt wurde, anschließen. Und das Buch, das damals, also 1978 in Nautilus erschienen ist, mit dem schönen Untertitel oder die Seele im 20. Jahrhundert, liegt vor mir. Und das war für mich auch quasi der Einstieg. Also es kam viel später in Frankreich ein recht fetter Band von der Maria Luisa Borras raus, also auch so Anfang 2000. Und der hat mich natürlich auch animiert. Also beide Bücher waren so quasi der Einstieg. Und diese vorexerzierte Verweigerung, ja, obwohl alle Möglichkeiten da waren, also der Arthur Cravant, der, das ist ja ein Künstlername, der eigentlich aus der britischen Upper Class kam, hat sich da komplett abgeseilt und hat ein Leben geführt, was sicher nicht so geplant war von seiner Mutter oder von anderen, die ihn da großgezogen haben. Ja, der Vater übersetzte aus dem Altgriechischen und er war ja auch in super Schulen, also er ist in Lausanne zur Schule gegangen und hatte wirklich alle Chancen und hat einfach gekappt, das finde ich auch. Die Verweigerung finde ich auch ein großes Wort. Nun ist es ja ziemlich interessant, sich ein wenig den Lebensweg von Arthur Cravant anzuschauen. Ihr hattet das schon erwähnt, er ist in der französischsprachigen Schweiz zur Schule gegangen. Vielleicht Alex, was hat denn den jungen Cravant dazu bewogen, Dichter werden zu wollen? Nach dazu ein Dichter mit Ambitionen, die ja selbst für so einen Dichter ziemlich ungewöhnlich gewesen sind. Also ob er wirklich einfach nur Dichter werden wollte, ist eine Frage für sich. Also er wollte einfach sein Leben führen. Und Was ich am Anfang nicht so gewusst habe, aber erst zu den Recherchen irgendwie dann mir klar wurde, wie er überhaupt nach Paris kam, beziehungsweise wie er diese Welt kennengelernt hat. Also zwei Sachen. Zuerst einmal, er war ja der Neffe, also quasi die Schwester seiner Mutter war mit Oscar Wilde verheiratet. Das hat aber erst sehr spät, also nach dem Tod von Oscar Wilde erfahren, weil der ja quasi eine Persona non grata geworden ist, wegen seiner Homosexualität, wegen auch seiner Haft, Inhaftierung. Also dann, und dann ist er halt um 1900, also genau 1900 gestorben und erst danach hat der sehr junge Cravant erfahren, wer sein Onkel war. Das hat natürlich ihn auch geprägt. Ja. Das Zweite ist aber, was natürlich auch sehr interessant ist, dass seine Mutter quasi nach der Scheidung in zweiter Ehe mit einem lokalen Arzt in der Schweiz verheiratet war, der dann wiederum ein uralter Schulfreund von Félix Valenton war. Das war ein Maler, der auch so in anarchistischen Kreisen sich bewegt hat in Paris, berühmt wurde für seine Holzdrucke und der wiederum aber auch mit der Schwester eines berühmten Galeristen quasi verheiratet war, nämlich vom Gaston Bernheim-Jeune. Und dort hat wiederum als Galeriechef der Félix Fénéon gearbeitet, der quasi auch ein ehemaliger Anarchist war und hat dort moderne Kunst präsentiert. Und quasi als dann der junge Arthur Cravant mit seinem Bruder, den darf man ja nicht vergessen, da in Paris aufgetaucht ist, quasi so auf eigene Faust von zu Hause getürmt, 1909 hat er die beiden ein bisschen unter seine Fittiche genommen, dieser Félix Fénéon. Also, und hat die eingeführt in diesen Kreis. Und eigentlich der erste Ansatz war ja nicht Dichter zu werden, sondern Boxer. Ja. Und da gab es halt einen auch weiteren engen Freund von Félix Fénéon, nämlich den Kies van Dongen, auch ein dann später berühmter Maler. Und er war auch also ein großer Boxfan. Und Arthur Cravant ist ganz bewusst in dessen Nachbarschaft gezogen, weil er halt auch ein Fan von diesem Maler war, der auch geboxt hat und eben halt auch in dieser Galerie vertreten war, Bernheim-Jeune. So war der Zugang von Cravant in diese Pariser Bohème. Genau, die Pariser Bohème, das sind sozusagen auch die Verstrickungen der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Du hattest jetzt schon erwähnt, dass er dann irgendwann in Paris auch gelandet ist. Eigentlich ist ja sein Lebensweg ganz früh von vielen Reisen geprägt gewesen. Also bevor er nach Paris gegangen ist, hat er ja auch Aufenthalte gehabt in der USA und in Deutschland. Und da ist er ja immer wieder aufgefallen und hat da Skandale erregt. Und ich glaube, das ist was diese Person auch eben ausgezeichnet hat, diese Skandale. Könnt ihr da vielleicht mal beschreiben, was das für Skandale gewesen sind? Also in der Pariser Avantgarde hat er als Skandal schon mal seine Zeitschrift verkauft. Er hat ja eine kleine Literaturzeitschrift gemacht, die du erwähnt hast, Maintenant, das heißt Jetzt. Also der Titel Jetzt schon mal war ein Skandal. Jetzt hieß also, lasst mich mit der ganzen Klassik und lasst mich mit der ganzen Vergangenheit in Ruhe. Jetzt ist die Ansage, es geht um die Jetztzeit und die Zeitschrift enthielt auch nur seine eigenen Texte. Allerdings dann in verschiedenen Formen, also Glossengedichte und kleine Erzählungen. Und die verkaufte er oder verteilte er in Paris von einem Gemüsekarren. Das war natürlich in der damaligen Kunstszene 1912 bis 15 schon ein Skandal, da so rumzugehen und dieses Ding zu verkaufen. Und er provozierte die Künstler, die ausstellten, also die bildenden Künstler, die Maler, die ausstellten im Salon der Unabhängigen, indem er sie unflätig beschimpfte. Er hat also da einen Ton in die Kunstszene gebracht, den es vorher so nicht gab. Das war schon mal eine Provokation. Aber natürlich auch sein Boxen, seine Größe, es war ja ein 2-Meter-Mann, für die damalige Zeit ganz ungeheuerlich. Und sein Auftritt mit dieser Körperlichkeit, diesem frechen Körper, der auch immer präsentiert wurde, der sich auszog auf Performances, auf kleinen Shows, die er gemacht hat, das war alles Provokation. Und betrunken trat er auf oder beschimpfend, polemisch. Ja, das war alles natürlich schon frech. Der Breton hat ja gemeint, dass quasi die Art der Provokation, das andere Breton hat ein kurzes Porträt von Cravant geliefert in seiner Anthologie des schwarzen Humors und da schreibt er quasi, dass das seine bevorzugten Mittel seien das zynische Geständnis und die Beschimpfung gewesen. Aha. Aber was diese Auftritte, Boxauftritte betrifft, da hat er auch mit Pistolen herumgeschossen und so. Also das war aber in dem Sinne nichts Neues. Also es war eine Fortsetzung von einer Provokation in der Öffentlichkeit, von einer quasi Erschütterung des Kulturbetriebs, ja, die ja schon zum Beispiel Alfred Jarry ein paar Jahre vorher praktiziert hat. Der hat ja auch okay. mit einer Pistole herumgeschossen und so. Also das war so irgendwie so das waren so Schocker, die beide und es gab dann auch einige andere, die, wie soll man sagen, es hat ja so kurz gewirkt zum Jahrhundertwende, dass die Welt komplett heil sei und man nur noch den Fortschritt hat und eigentlich alles super in die Zukunft gehen könnte. In der gesellschaftlichen Schicht, wo sich die ganzen Künstler und Künstlerinnen auch bewegten, nämlich im Bürgertum von Paris. Ja, also da gab es ja die Belle Époque und so, nennt man ja nicht umsonst so. Dass natürlich in den Arbeitervorstädten die Leute verhungert sind und dass sich da irgendwas zusammengebraut hat, das dann im Ersten Weltkrieg gemündet hat, hat man ja oft gern ignoriert. Und es waren natürlich dann so Figuren wie Arthur Cravant und auch andere, die halt immer wieder quasi ins Gedächtnis zurückgerufen haben, dass da schon was anderes auch schlummert. Ja. Und zu dieser Kunstkritik in seiner Zeitschrift Maintenant jetzt, also ich glaube, er ist ja der einzige Kunstkritiker gewesen der Geschichte, kann man zumindest mal so behaupten, ich habe es jetzt nicht wirklich überprüft, der wegen einer Kunstkritik für ein paar Wochen ins Gefängnis gekommen ist, weil er halt den Delaunay hat so beschimpft hat, ja, oder seine Frau, ich weiß nicht mehr, dass die ihn halt verklagt haben wegen übler Nachrede und was weiß ich. Und ja, aber halt einfach. Da war auch eine Ohrfeige im Spiel, ne? Ja, Ohrfeige auch. Es rutschte ihm doch die Hand aus. Ja, genau. Genau. Also Ohrfeigen sind ja auch sehr, also in Paris wurde sehr viel geohrfeigt, es gab viele Prügeleien. Der Cravant hat ja auch quasi, als die Futuristen noch, die auch in der Galerie Bernheim Jeune ihre erste Ausstellung hatten, also noch keine Faschisten waren, sondern noch irgendwie so eine quasi noch die Marinette und so noch gesucht haben, was sie sein wollten und eher so auch Richtung Anarchismus tendiert haben, gab es aber trotzdem schon sehr komische Meldungen von sich gegeben haben, gab es da verschiedenste Schlägereien, also wo da Cravant sich geprügelt hat mit den Futuristen und so. Alex, du hattest jetzt schon erwähnt, dass sozusagen die Jahrhundertwende so eine Zeit gewesen ist, wo es schon Anzeichen gab, dass es sowas geben könnte, wie das, was dann im Ersten Weltkrieg passiert ist und dass es Anzeichen gewesen sind, die damals verdrängt worden sind, die damals ignoriert worden sind. Das steuert uns ja auch dann sozusagen dazu, genau über diesen Ersten Weltkrieg zu sprechen, weil das ja ein Ereignis gewesen ist, das ja eine ganze Generation erschüttert hat, eine ganze Generation auch von Intellektuellen und Künstlern ist da herausgerissen worden aus einer bisher gewohnten Lebensweise eigentlich. Und jetzt hatte ich in der Einleitung schon erwähnt, Arthur Cravant, der hat sich als Deserteur bezeichnet. Was hat er denn gemacht während des Ersten Weltkriegs? Er hat sich geweigert, den Militärdienst anzutreten. Er ist dann emigriert, zunächst nach Barcelona. Da hat er 1916 ja diesen legendären Boxkampf mit Arthur Cravant geführt. Er ist weiter ohne Papiere dann emigriert nach Kanada und nach Mexiko. Und er ist ja schon 1918, Ende 18, Anfang 19, man weiß es nicht so genau, verschollen. Also er ist ziemlich früh einfach, hat er seinen Emigrationsweg genommen und ist arm. Er hat immer versucht, als Boxer zu arbeiten, wo er auch immer auftauchte, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, von Europa auf den amerikanischen Kontinent gezogen und ist dann letztendlich mit als Flüchtling in einem Segelboot, soweit man es weiß, in den Weiten des Pazifik verschollen, als er versucht hat, von Mexiko dann wieder die nächste Station seines Exils zu erreichen mit 31 Jahren. Was ja bei ihm ja verrückt ist, ist ja, dass er eigentlich, zumindest soweit ich das jetzt mal in diesen Biografien, die es über ihn gibt, nachvollziehen konnte, es wäre gar nicht notwendig gewesen, wäre abzuhauen. Aber dass er das natürlich inszeniert hat auch. Ich meine, er ist ja mit großem Pomp und Trara durch die Welt gezogen. Also in Barcelona mit seinem Boxkampf. Ja. Und in New York war er auch gleich involviert mit Marcel Duchamp und hat dann seine Frau kennengelernt, die Mina Loy, ja auch eine tolle Dichterin. Ja. Also die war wirklich Dichterin, ja, also die hat das mal zu diesem Zeitpunkt zumindest hauptsächlich das praktiziert, hat dann später auch andere Sachen gemacht. Die hatten ja auch gemeinsam ein Kind, eine Tochter. Aber die Sache ist, ich denke mal, also zumindest die Theorie ist, er ist ja in der Schweiz geboren, ja, also seine Mutter ist ja ausgewandert gewesen und somit hätte er gar nie in den Krieg ziehen müssen. Und in Barcelona, also Spanien, also wo die erste Station war, wo viele Pariser Bohemians noch lieber als nach Zürich, also New York, weil das New York war zu weit und Zürich war zu spießig vielleicht, ja, und Barcelona war halt auch irgendwo eine Weltstadt zu diesem Zeitpunkt und da sind halt sehr viele aus dieser Szene, aus der Bohème, die halt nicht in den Krieg wollten, also es gab auch viele Intellektuelle, auch linke Intellektuelle, die halt doch auch kriegsbegeistert waren, also Apollinaire und so, die waren ja ganz stolz auf ihre Uniform und so und sind da ja die böse Monarchie bekämpfen. Also es gab da schon so einen republikanischen oder auch revolutionären, eine Grundstimmung gegen dieses monarchistische Deutschland. Aber es gab auch viele, die halt das nicht mitgemacht haben. Und dazu gehört auch Arthur Cavon, der hat ja mehr oder minder vorexerziert. Und aus Spanien hätte er nie weg müssen. Und er hat die Leute nicht mehr verkraftet. Also diese quasi Pariser Bohème, die halt dann in Barcelona gelandet ist, die hat er nicht mehr ausgehalten und ist halt nach New York. Ja. Und das war ja noch neutral zu diesem Zeitpunkt. Als die USA in den Krieg eingetreten sind gegen Deutschland, ist er weiter emigriert nach Kanada zunächst. Genau, die waren ja auch Commonwealth und er war ja irgendwie auch Brite, also da hat er auch wieder Angst gekriegt, dass er da eingezogen wird. Mhm. Aber in Mexiko-Stadt hat er ja etwas Lustiges gemacht, er hat es zumindest so genannt, wie das dann wirklich ausgeschaut hat, ist eine andere Frage. Er hat ja eine Akademie für Ägyptologie und Boxkampf gegründet. Ja. Also irgendwie Sachen, die man so nicht kombinieren würde, glaube ich, also auf dem ersten Gedanken. Und Mexiko war ja auch neutral, soweit ich weiß. Also der hätte ja auch nicht weiterziehen müssen. Also der war einfach kein ruhiger Mensch. Ja, der musste nee. Also wir haben ja auch seine Briefe abgedruckt in dem Band. Besonders die Briefe an Mina Loy, die er kurz vorher in New York kennengelernt hatte. Ja. Ne? In New York hatte Mina Loy kennengelernt, hat sich in sie verliebt, sie in ihn. Marcel Duchamp wollte eigentlich auch Mina Loy haben, aber Arthur Cavon hat sozusagen gewonnen. Und sie ist ihm gefolgt. Sie ist ihm zunächst nicht gefolgt und da gibt es etliche Briefe von ihm an sie. Und wenn man die alle so hintereinander wegliest, sieht man auch, wie verzweifelt er war und wie am Ende irgendwie seiner Energie. Er war dann auch wirklich ein Getriebener und du sagst nicht unbedingt von äußerlichen Gründen, aber er war auf jeden Fall ein schwer Getriebener in seiner letzten Zeit. Ein Verzweifelter, würde ich sagen. Naja, sagen wir so, irgendwie der Albtraum, den er da irgendwie vorexerziert hat, ist plötzlich Realität geworden. Genau. Natürlich seine Aktivitäten, die so schockierend waren, waren dann natürlich quasi symbolisch in Miniatur, im Atomaren, das, was dann millionenfach an Wahnsinn passiert ist. Es war schon die ganze Zeit, also die Epoche drückte sich auch in seinem Lebensweg aus, in dem völlig aus der Bahn geschleudert sein. Das ist schon richtig. Ich würde vielleicht abschließend nochmal versuchen, im Rückblick diesen Arthur Cavon nochmal so ein bisschen einzuordnen vielleicht oder zu gucken, was ihm für eine Bedeutung zukommt, wenn man das dann so sagen kann. In dem Buch, was bei Edition Nautilus erschienen ist, ist ja ein Vorwort von André Breton drin und vielleicht kann man davon ausgehend mal sozusagen so ein bisschen schauen, was zum Beispiel dann so die Surrealisten mit so jemanden wie Cavon dann später noch anfangen konnten, Hanna. Ja, für die Surrealisten war Arthur Cavon natürlich ein Symbol. Also er war dieses Symbol oder dieses Modell für ein völlig unabhängiges eigenes Leben und auch seine Poesie, also seine Prosagedichte, die sind schon sehr frei und die ganze Moderne findet da Ausdruck in einer Mischung aus Bewunderung, Faszination und fast kritiklos. Also die Maschinen, das freie Leben in Amerika als Orangenpflücker, der Traum von der Freiheit, all diese Dinge spiegeln sich in diesen Prosagedichten, die fast wie Raps sind, wieder. Und die heute zu hören, ist auch für uns irgendwie ganz berührend. Und für die Surrealisten war das auch eine Art Vorbild und diese Konsequenz, die sich auch in seinem Leben, also keinen Unterschied machen zwischen Literatur oder Poesie und Leben. Das war ja auch für Breton wichtig. Das ist bis heute eine beachtenswerte und irgendwie berührende Haltung, menschliche Haltung, menschlich-poetisch-künstlerische Haltung. Alex, du hast ja ein Buch geschrieben, das in der Theorie-Org-Reihe des Schmetterlings-Verlags rausgekommen ist, wo du eben auch sozusagen der Geschichte und dem Begriff der Avantgarde nachgehst. Und da taucht eben Arthur Cavon auch auf in diesen Verstrickungen eigentlich, in diesen untergründigen Verbindungen, die es da gibt sozusagen innerhalb der Kunst-Avantgarde. Wenn man da sozusagen sich dieses Netzwerk, dieses Knäuel der Avantgarden auch nochmal anschaut, könntest du da irgendwie sagen oder ausmachen, was Arthur Cavon da für eine Rolle gespielt hat? Naja, also zwei Sachen gibt es dazu zu sagen. Erstens, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Vorspiel zur Avantgarde, zu Dada, wo halt Leute wie Arthur Cavon, aber das ganze Umfeld auch, was da so zwischen 1890 und 19, also bis zum Ersten Weltkrieg so entstanden ist, da war er eine wichtige Figur ab einem gewissen Zeitpunkt und hat das mitgeprägt und auch quasi die die Pariser und Pariserinnen oder alle, die dort gelebt haben, das war ja eine recht internationale Stadt zu dem Zeitpunkt, vor allem in der Szene, in der Bohème, in der Kunstszene, auf das, was kommt, mehr oder minder mit vorbereitet, auf die Revolte von Dada und auf den Surrealismus. Und natürlich haben das die Surrealisten und Surrealistinnen gewusst. Und dieses Vorwort von Breton ist ja aus der Anthologie, wenn mich nichts täuscht, des schwarzen Humors. Mhm, und das hat er ja kurz, publiziert, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, der Breton. Und das war ja auch so, also dieses Buch, das sind sehr viele so Kurzbiografien mit kurzen Textbeispielen von ganz vielen Leuten, die für die Surrealisten oder für Breton vor allem wichtig waren. Und die hat er da präsentiert. Aber es geht ja weiter. Und ich meine, ein Zitat, und da bin ich auch zu dem Zeitpunkt mit darüber gestolpert, wie ich Cravant entdeckt habe. Das war ja parallel quasi zur letzten Etappe für mich der Avantgarde, nämlich zu den Situationistinnen. Und da gibt es natürlich den Guy Debord, der Cravant, ich kann ja kurz zitieren, die zwei Sätze, also Guy Debord in seiner quasi Autobiografie schreibt: Die Menschen, die ich mehr als alle anderen bewundere, sind Arthur Cravant und Lautre Hamont. Und ich wusste genau, dass all ihre Freunde, hätte ich mein Studium an der Universität fortgesetzt oder eine Künstlerkarriere angestrebt, mich verachtet hätten. Ja, also das stellt sehr schön das Bild dar, was eigentlich all anderen, die quasi in Folge verweigert haben, sich verweigert haben oder auch eine wie Guy Debord, eine revolutionäre Situation, wenn man so will, oder eine Revolution an sich, wie auch André Breton vorher schon angestrebt haben, dass die quasi da in Cravant etwas gefunden haben, das verbunden hat. Also dieses revolutionäre Bedürfnis, aber auch quasi das sich verwirklichen können, diesen absoluten Individualismus. Und ich möchte auch noch ergänzen, dass wir als Verlag genau über die Schiene der Situationisten auf Cravant gestoßen sind. Also wir haben ja als erstes die ganzen Texte der Situationistischen Internationale aus dem Französischen übersetzt innerhalb von 2 Jahren. Und in Folge dieser Perspektive, dieses Brennglases der Situationistischen Internationale, der Ideen, der Texte, die ja einen neuen Beginn einer Epoche kurz vor 68 eingeleitet haben. Durch dieses Brennglas haben wir die klassische Avantgarde der 10er, 20er Jahre gesehen. Und so haben wir auch Cravant entdeckt. Für uns war der immer durch dieses politische Brennglas angeguckt. Und ich finde, man kann jetzt ausdrücklich in seinen Texten nicht viel Politisches, Anarchistisches sehen. Aber es fanden sich ja in seinem Notizbuch die Adressen etlicher Anarchisten. Er hat auch die damalige Bonneau-Bande verteidigt, die anarchistische Gruppe, die den ersten motorisierten Banküberfall der Geschichte vorgenommen hat. Auch so weiter. Otto-Bande, genau. Deswegen genau. Automobilbande, genau. Genau, also es ist eine politische Schattierung, durchaus auch die Desertion natürlich. Es ist schon eine politische Schattierung oder ein politischer Teil in seinem Leben und in seinem Werk, wenn es auch nicht explizit ist. Aber man merkt diese Lebenshaltung und man kann sehr gut verstehen, dass die Situationisten in den 60er Jahren gesagt haben, oh ja, da ist ja etwas, das führen wir fort. Also auch diese Lebenshaltung, so haben die Situs ja auch angefangen, als Rumtreiber, als Punks, als Typen, die sich verweigert haben, die große Verweigerung. Und das hat ihnen Cravant irgendwie als Modell gegeben. Vorher. Thank you. Butch Morris von dem Album Current Trends in Racism in Modern America. Und zuvor habt ihr gehört Hannah Mittelstädt von der Edition Nautilus und Alexander Emanueli von der Theodor Kramer Gesellschaft in Wien, wie sie gesprochen haben über den Dichter Arthur Cravant. Und ihr habt es da gehört, es wurde da gesagt, wie zum Beispiel das Urteil von André Breton über diesen Arthur Cravant ausgefallen ist, der da gesagt hat, das zynische Geständnis und die Beschimpfung hat Arthur Cravant zu einer Kunstform erhoben. Und das soll hier auch nochmal bezeugt werden, indem wir eine Beschimpfung von Arthur Cravant hören. Und zwar soll hier beschimpft werden niemand anderes als André Gide. André Gide, für die Leute, die das nicht wissen, Literatur, Nobelpreisträger aus Frankreich und zur Zeit von Arthur Cravant auch schon eine Autorität gewesen in der Literaturszene in Frankreich. Und diese Beschimpfung von André Gide, die ist Enthalten in dem, was ihr auch schon gehört habt, nämlich in der Anthologie des schwarzen Humors von André Breton, was eine großartige Zusammenstellung ist und die auch besonders deswegen wertvoll ist, weil André Breton diese verschiedenen Auszüge von schwarzen Humor, die er zusammenstellt, dass er die jeweils noch kommentiert und einführt, auch mit biografischen Vermerkungen besieht. Das macht dieses Buch wertvoll. Wir wollen hier aber nicht André Bretons Einordnung hören, sondern wollen Arthur Cravant selber zu Wort kommen lassen mit der Beschimpfung André Gide. Als ich nach einer langen Periode schrecklicher Faulheit fieberhaft darauf sann, wie ich sehr reich werden könnte, mein Gott, wie oft träumte ich davon, also wieder einmal beim Pläneschmieden war und mich immer mehr für den Gedanken erwärmte, auf unredliche Weise zu Reichtum zu kommen, und zwar, was niemand vermuten wird, durch die Poesie. Immer schon habe ich versucht, die Kunst als Mittel und nicht als Zweck zu betrachten, sagte ich mir fröhlich, ich sollte Gide aufsuchen, der ist Millionär. Wirklich, was für ein Spaß, ich werde diesen alten Literaten um den Finger wickeln. Sogleich, denn genügt es nicht schon, in Begeisterung zu geraten, gestand ich mir ein außerordentliches Talent zum Erfolg zu. Ich schrieb ein paar Zeilen an Gide, mich auf meine Verwandtschaft mit Oscar Wilde berufend, Gide empfing mich. Meine Statur, meine Schultern, meine Schönheit, mein exzentrisches Wesen und meine Worte setzten ihn in Erstaunen. Gide fraß einen Narren an mir, was mir nur recht war. Und auf ging's nach Algerien. Er wiederholte die Biskra-Reise und ich konnte ihn mit mir fortziehen bis zu den Stränden Somalilands. Schnell bekam ich ein goldfarbenes Gesicht, habe ich mich doch schon immer etwas geschämt, weiß zu sein. Und Gide zahlte die Coupés, erste Klasse, die edlen Reittiere, die Palasthotels und die Liebesabenteuer. Schließlich gab ich damit einigen von Tausenden von Seelen eine Lebensgrundlage. Gide zahlte immer. Ich wage zu hoffen, dass er mich nicht auf Schadenersatz verklagt, wenn ich ihm gestehe, dass er, um die verrücktesten Launen eines modernen Kindes zu befriedigen, in meiner krankhaften und ausschweifenden Fantasie selbst ein solides Gut in der Normandie verkauft hatte. Ah, ich sehe mich noch, wie ich mich damals kämmte, die Beine auf den Polstersitzen des Mittelmeerexpress ausgestreckt und ungereimtes Zeug schwatzte, um meinen Mäzen zu unterhalten. Man wird vielleicht sagen, ich benähme mich wie ein Androgyt. Wird man das sagen? Übrigens hatte ich mit meinen kleinen ausbeuterischen Absichten wenig Erfolg, deshalb werde ich mich rächen. Ich muss hinzufügen, um unsere Leser in der Provinz nicht unnötig zu beunruhigen, dass ich Monsieur Gide Gram wurde, als ich, wie ich das weiter oben durchblicken ließ, einsah, dass ich nie auch nur 10 Centimes aus ihm herausholen würde und andererseits, weil dieser schäbige Cutaway es sich herausnahm, nur um zu brillieren, den nackten Chirrup Théophile Gautier zu verreißen. Ich ging also Monsieur Gide besuchen. Fällt mir ein, dass ich zu jener Zeit keinen Frack besaß, was ich heute noch bedaure, denn ihn zu blenden wäre mir ein leichtes gewesen. Vor seiner Villa angekommen, sagte ich mir die aufsehenerregenden Sätze her, die ich im Laufe des Gesprächs anzubringen gedachte. Einen Augenblick später schellte ich. Ein Hausmädchen öffnete mir. Monsieur Gide hat keine Lakaien. Man bat mich, in den ersten Stock hinaufzusteigen und in einer Art kleiner Klause, die am Ende eines Flures lag, zu warten. Im Vorbeigehen warf ich in verschiedene Räume einen neugierigen Blick, um mir über die Zimmer der Freunde Aufschluss zu verschaffen. Nun saß ich in meinem Eckchen. Durch Butzenscheiben, die ich geschmacklos fand, fiel Licht auf einen Sekretär, wo einige von Tinte noch feuchte Blätter lagen. Natürlich konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, die kleine Indiskretion zu begehen, die sie erraten. So kann ich Ihnen sagen, dass Monsieur Gide an seiner Prosa schrecklich feilt und den Setzern wohl erst den 4. Wurf aushändigt. Das Hausmädchen kam mich holen und führte mich ins Erdgeschoss. Beim Betreten des Salons schlugen wilde Köter an. Sollte es ihnen an Unterscheidungsvermögen fehlen? Nein, Monsieur Gide kam. Ich hatte indes genügend Zeit, mich umzusehen. In einem großen Raum, moderne, wenig freundliche Möbel, keine Bilder, kahle Wände. Schlichte Absicht oder eine Absicht, die etwas schlicht ist, und vor allem eine sehr protestantische, peinliche Ordnung und Sauberkeit. Bei dem Gedanken, ich könnte die Teppiche beschmutzt haben, brach ich direkt in Schweiß aus. Ich würde die Neugier wahrscheinlich etwas weiter getrieben oder der köstlichen Versuchung nachgegeben haben, mir irgendeine kleine Nippsache in die Tasche zu stecken, hätte ich mich des bestimmten Gefühls erwehren können, dass Monsieur Gide durch irgendein geheimes kleines Loch in der Tapete sich dessen versicherte. Sollte ich mich getäuscht haben, bitte ich Monsieur Gide, diese meine öffentliche und umgehende Entschuldigung annehmen zu wollen, die ich seiner Respektabilität schulde. Endlich kam der Mann. Was mich von dieser Minute am meisten verblüffte, war, dass er mir außer einem Stuhl absolut nichts anbot, wo doch um 4 Uhr nachmittags eine Tasse Tee, wenn man sparsam sein will, oder besser noch einige orientalische Liköre in der europäischen Gesellschaft mit Recht dafür gelten, jene Stimmung zu erzeugen, die vonnöten ist, um gelegentlich zu brillieren. »Monsieur Gide«, begann ich. »Ich habe mir erlaubt, zu Ihnen zu kommen, jedoch glaube ich, Ihnen ohne Unschweife sagen zu müssen, dass ich zum Beispiel das Boxen der Literatur bei weitem vorziehe.« »Nichtsdestotrotz ist die Literatur der einzige Punkt, an dem wir uns treffen können«, entgegnete mir mein Gesprächspartner ziemlich knapp. Ich dachte, welch großer Zeitgenosse. Wir redeten also Literatur, und als er mir jene Frage stellte, die ihm besonders am Herzen zu liegen schien, »Was haben Sie von mir gelesen?«, stieß ich, ohne mit der Wimper zu zucken und so viel Treuherzigkeit wie möglich in meinen Blick legend hervor, »Ich habe Angst, Sie zu lesen.« Ich glaube, Monsieur Gide zog die Augenbrauen besonders hoch. Es gelang mir nach und nach, die famosen Sätze, die ich mir zuvor hergesagt hatte, anzubringen, wobei ich mir dachte, der Romancier würde mir Dank dafür wissen, nach dem Onkel nun auch den Neffen verwenden zu können. Ich ließ zuerst ganz nebenbei fallen, »Die Bibel ist der größte Kassenschlager.« Und einen Augenblick später, als er so gütig war, sich nach meinen Eltern zu erkundigen, »Meine Mutter und ich«, sagte ich recht schnackig, »sind nicht geboren, um uns zu verstehen.« Als das Gespräch wieder auf die Literatur kam, nahm ich die Gelegenheit wahr, über mindestens 200 lebendige Autoren, zumal über jüdische Schriftsteller und insbesondere über Charles-Henri Hirsch, Schlechtes zu sagen, und fügte hinzu, »Heine ist der Christus der modernen jüdischen Schriftsteller.« Von Zeit zu Zeit warf ich meinen Gastgeber einen verstohlenen und maliziösen Blick zu. Er dankte es mir mit unterdrücktem Lachen, aber, das muss ich doch sagen, blieb weit hinter mir zurück, schien sich damit zu begnügen, meine Worte zu registrieren, wahrscheinlich, weil er sich nicht vorbereitet hatte. Ein philosophisches Gespräch bei passender Gelegenheit unterbrechend und mich bemühend, einem Buddha zu ähneln, der einmal in 10.000 Jahren seine Lippen entsiegelte, raunte ich: »Der große Witz liegt im Absoluten.« Als ich mich zurückziehen wollte, fragte ich mit ganz müder und alter Stimme, »Monsieur Gide, wie steht's mit unserer Zeit?« Als ich hörte, dass es 5:45 war, erhob ich mich, drückte dem Künstler gefühlvoll die Hand und ging. In der Erinnerung bewahre ich von einem unserer bekanntesten Zeitgenossen ein Bild, das ich, wenn die geneigten Leser mir noch einen Augenblick ihrer Aufmerksamkeit schenken wollen, hier kurz beschreiben will. Monsieur Gide sieht nicht aus wie ein Kind der Liebe, noch wie ein Elefant, noch wie viele Menschen. Er sieht aus wie ein Künstler, und ich will ihm dieses einzige, übrigens unliebsame Kompliment machen, dass er seine kleine Stimmmehrheit bei der Aufnahme unter die Unsterblichen der Tatsache verdankt, dass man ihn leicht für einen Schmierenschauspieler halten kann. An seinem Knochenbau ist nichts Bemerkenswertes, seine Hände sind die eines Nichtstuers, so weiß sind sie bei Gott. Alles in allem ein ganz kleines Geschöpf. Monsieur Gide dürfte um die 55 Kilo wiegen und ungefähr 1,65 Meter groß sein. Sein Gang verrät einen Prosaiker, der nie einen Vers wird schreiben können. Außerdem hat der Künstler ein kränkliches Gesicht. Zu den Schläfen hin löst sich die Haut in feinen Plättchen, größer als Schuppen. Eine Unannehmlichkeit, die das Volk damit erklärt, dass es von so einem gewöhnlich sagt, er schält sich. Dabei weist des Künstlers Gesicht keineswegs die edlen Verwüstungen des Verschwenders auf, der nicht nur sein Vermögen vergeudet, sondern auch mit seiner Gesundheit aßt. Nein, hundertmal nein. Der Künstler scheint im Gegenteil zu beweisen, dass er sich sorgsamst pflegt, dass er für Hygiene ist und mit einem Verlaine, der seine Syphilis wie ein Gebrechen zur Schau trug, nichts gemein hat, und ich glaube, wofern er das nicht dementiert, nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, dass er weder mit Mädchen verkehrt noch berüchtigte Orte aufsucht. Wir können also erfreut feststellen, wie wir dazu bereits des Öfteren die Gelegenheit hatten, dass er vorsichtig ist. Ich sah Monsieur Gide nur einmal auf der Straße. Er kam aus meinem Haus und er hätte nur einige Schritte zu machen brauchen, um die Ecke zu biegen und meinen Blicken zu entschwinden. Aber er blieb bei einem Bukunisten stehen, wo es doch ein Geschäft mit chirurgischen Instrumenten und einer Konditorei gab. Seitdem schrieb Monsieur Gide mir einmal, das Handschreiben Herrn Gides ist in unserem Büro zum Preis von 15 Francs erhältlich, ich sah ihn nie wieder. Ich habe den Mann vorgestellt. Jetzt würde ich gern das Werk vorstellen. Müsste ich mich da nicht in einem Punkt wiederholen? Lea, Lisa, Roman, Endiado, Are, Badeweite, Intrigue, Individual, The Causation, No Test, Seltsame und abrupt endende Klänge von Hansen Windisch hier in der Oktoberausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die nun zu Ende geht. Ich möchte mich hier am Mikrofon verabschieden, hoffe, dass ich einige Hörerinnen und Hörer erwärmen konnte für diesen Arthur Cravant, über den ihr hier einiges erfahren habt und der hier auch selbst zu Wort gekommen ist. Arthur Cravant, dazu zwei Literaturhinweise, einmal die bereits erwähnte Anthologie des schwarzen Humors von André Breton oder andererseits herausgegeben bei Edition Nautilus im letzten Jahr als Neuauflage erschienen, die sämtlichen Schriften von Arthur Cravant inklusive seines brieflichen Schriftverkehrs. In diesem verkrachten Existenzenbuch in Edition Nautilus ist da insbesondere auch ein Text besonders zu empfehlen, nämlich die Beschreibung seines Onkels Oscar Wilde, der damals schon tot gewesen ist, wie man glaubt zumindest. Arthur Cravant schildert da eine Begegnung mit Oscar Wilde und das ist eine Schilderung, die köstlicher nicht sein könnte. Das sollen also diese zwei abschließenden Literaturhinweise gewesen sein in der Sendung Wutpilger Streifzüge. Wutpilger Streifzüge hört ihr an jeden dritten Sonntag bei Radio Korax ab 21.30 Uhr und jeden dritten Donnerstag bei Radio Lotte in Weimar. Kann man nachschauen auf der Homepage von Radio Lotte und auch im gedruckten Programm vom FSK in Hamburg ist zu entnehmen, wann dort Wutpilgerstreifzüge zu hören ist. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Lukas Hohlfeld noch mit einigen Klängen von Butch Morris.